WDR 5. Erlebte Geschichten. Als sich Wolfgang Kohlhaase direkt nach dem Krieg um ein Volontariat bewarb, war er sicher, dass er Volonteur werden würde. Schließlich heißt es ja auch Friseur. Da hatte der zielstrebige junge Mann seine ersten Gehversuche im Schriftstellerischen schon hinter sich. Denn bereits mit 16 hatte er seinen ersten Roman verfasst. Der hatte nach 40 Seiten 6 Tote, 2 abgebrannte Häuser, aber keine Handlung. Wo andere aufgeben würden, verfolgte der 1931 geborene Berliner weiter seine Vision, ging zum Film und machte als Drehbuchautor Karriere bei der DEFA in Ostberlin. Als die SED einen seiner Filme verbot, zog er sich vorläufig aufs Bücherschreiben zurück und wurde nach der Wende erst recht erfolgreich. Da war er schon 60 Jahre alt. Mit Halbe Treppe oder Sommer vorm Balkon traf er voll feiner Ironie ins Herz des Publikums. Kaum ein Filmautor versteht sich so auf Dialoge wie er. Und immer wieder rückt er einen Schauplatz, der auch gleich sein Thema ist, in den Fokus. Seine Heimatstadt Berlin. Ich bin Wolfgang Kohlhaase und bin im März, am 13., einem Freitag, da läuft kein Schiff aus. Kein Segelschiff, sagen wir mal. Die Dampfer schon. An einem 13. März, einem Freitag, in Berlin geboren, im engeren Verständnis, in Kreuzberg im Urban-Krankenhaus, altes Berliner Krankenhaus. Da war meine Mutter hingefahren von Adlershof, wo meine Eltern wohnten, in einer Wohnung unterm Dach. Das ist ein Industrievorort im Südosten Berlins. Und meine Eltern sind dann in derselben Straße, in der sie schon wohnten, in meinem ersten Lebensjahr 6 Hausnummern weitergezogen, in eine 1,5-Zimmer-Wohnung Parterre. Und das war, was ihr Leben betrifft, das Ende der Reise. Sie sind nie wieder da weggezogen. Mein Vater ging in die Fabrik. Er war ein Reparaturschlosser. Er war der Kontrolltechniker und arbeitete demzufolge Schicht. Und in diesem Rhythmus verlief meine Kindheit, weil es war klar, in der einen Woche musste man tagsüber ruhig sein. Er schlief. An anderen Tagen war er mittags schon da und mischte sich in meinen kindlichen Tageslauf ein. An anderen Tagen war er weg. Also im Rhythmus der Schicht verlief unser Leben, bis er im Jahre 43 Soldat wurde und nach Russland kam, also in die Sowjetunion. Und dort sind sie lange gefahren, bis weit in den nördlichen Osten an den Peipussee. Dann sind sie ausgestiegen und die nun beginnenden 2 Jahre nur noch zurückgelaufen. Er kam an, als die ganze Sache definitiv scheiterte. Also der wurde dann wie viele Väter Soldat und war nicht mehr da. Ich ging zur Schule, in die Volksschule bis zur 4. Klasse und dann in die sogenannte Oberschule. Und dann war aber bereits das Jahr 43 und die Schulen in Berlin wurden evakuiert. Unsere Schule kam in die Tschechoslowakei, da ganz in den Süden. Ich aber nicht, weil meine Mutter beschlossen hatte, dass sie zu ihrer Schwester wollte in die Neumark, das ist jetzt Polen, also auf der anderen Seite von der Oder. Da lebte ihre Schwester, weil meine Mutter aus Pommern stammte, aus Hinterpommern, mein Vater aus Vorpommern, bevor sie nach Berlin kam. So bin ich mit ihr dorthin gefahren und bin dort geblieben bis zum Januar 1945. Dann kamen die Russen und wer konnte, verschwand dort und machte sich auf den Weg. Und es war kein geordneter Rückzug, sondern offensichtlich eine Art von zusammengebrochener Front. Züge fuhren nur noch ab und zu und waren vollkommen vereist rundum, weil sie nicht mehr geheizt waren und man kann da auch nicht mehr zusteigen. Das war beschwerlich, aber wir sind da dann noch weggekommen. Und so dass ich am 30. Januar 1945 wieder in Berlin ankam. Diese Wohnung, in der meine Eltern und ich gelebt hatten, war mit anderen Leuten besetzt, die ausgebombt waren. Und die wurden dann in freie Wohnungen gesetzt. Wiederum mussten die, weil wir aber jetzt zurückkommen, dann irgendwann ausziehen. Dann begannen eigentlich schon die letzten 10, 12 Wochen bis zum Kriegsende. Man hat so eine Art kindliches Weltvertrauen. Und natürlich verstehen die Kinder nicht, wie die Welt wirklich ist. Irgendwo habe ich gedacht, Sterben ist für die anderen. Weil welcher Sinn sollte darin liegen, dass ich sterbe? Ich fange doch gerade erst an, sozusagen. Habe ja noch eine Menge vor. Und natürlich denke ich mit Trauer an die vielen Kinder, die das sich auch gedacht haben. In diese schrecklichen Briefe von den jüdischen Kindern irgendwo in Russland oder in der Ukraine, die nicht verstehen, was passiert. Aber sonst in Berlin, die Denksysteme wechselten im Kopf, ohne dass man sich das bewusst gemacht hätte oder dass man es so genannt hätte. Also plötzlich waren in der Wochenschau nur noch deutsche Namen. Die Städte, die da nach wie vor erfolgreich verteidigt wurden, waren deutsche Städte. Und man hatte sich gewöhnt an ausländische Namen. Oder dann gab es die schweren Tagesangriffe, die Berlin ja verwüstet haben. Es gab noch 2 oder 3 davon. Dann gab es jeden Abend einen Luftangriff von etwa 30, 40 Flugzeugen. Die flogen in der Abenddämmerung von England ab und waren eine gute Stunde später da. Also da konntest du die Uhr stellen, so pünktlich kamen die. Aber damit lebte man und der Gewinn dieser Luftangriffe, um es mal zu sagen, in unserer etwas eingeschränkten kindlichen Sicht war, dass die Kinokarten ihre Gültigkeit behielten. Also konnte ich mit einmal Eintritt 6-mal in denselben Film gehen. Am nächsten Morgen war wieder Alarm, also wieder Schluss, 3. Mal wieder Alarm. Und ich weiß, ich habe ein preußisches Thema gesehen, die Affäre Rödern. Und es handelte sich darum, dass der König einen Obersten ungerecht behandelt. Und erst als der Oberst sich opfert in einer Schlacht, begreift der König, was er da für einen wunderbaren Mann hatte. Und das habe ich 6-mal gesehen, bis endlich mal der Alarm sich so entweder ausfiel oder so spät war, dass der Film zu Ende war. Man hat in dem Alter eine merkwürdige Lebenskraft und plötzlich hatte jemand eine englische Schallplatte und ein Koffergrammophon, so ein altes. Man sagte, was es alles gibt, englische Schallplatten. Plötzlich gab es völlig zerlesene Krimis, fragt mich, wo sie herkamen. Und man tauchte ein in eine andere Welt, in eine exotische Welt des Verbrechens. Das half einem aber, sich aus der Welt des heroischen Schicksalskampfs zu entfernen. Und plötzlich kam eine Ahnung, es gibt ja noch andere Dinge. Da ist ja irgendwo noch die große Welt. Andere Figuren, andere Lebensweisen, alles. Dann wurde man beim Friseur, wenn man da mit 13 Jahren hinging, dann schor der einem den Kopf kahl. Was heute wäre, ist Mode. Damals hatten wir uns angewöhnt, die Haare lang zu tragen. Auch als stillen kleinen Protest gegen das Soldatische. Das war die Bereitschaft, einen Rhythmuswechsel des Lebens sofort aufzusteigen und mitzufahren. Also es war was sehr Kindliches. Ein Freund von mir, mit dem wir uns gegenseitig die Haare schnitten, mit einem Topf auf dem Kopf und alles, was überstand, schnitten wir ab. Aber um diesen geschorenen, freiliegenden Ohren zu entgehen, derselbe Freund, wo wir immer mal wieder stritten, wir sagten nur, der Krieg ist doch verloren. Wenn er nicht verloren wäre, dann müsste man ja sehen, dass er nicht verloren ist. Man sieht aber nur, es geht überall rückwärts und zurück. Es erschütterte einen auch nicht wirklich. Und wenn jemand kam und sagte, der wird doch noch gewonnen, mein Onkel kennt jemanden, der weiß genau Bescheid. Und im allerletzten Moment kommt eine Geheimwaffe. Auch möglich. Also man hielt alles für möglich. Und wiederum dieser Freund, der 2 Jahre älter war und für mich so eine maßgebliche Figur mit meinen 13, 14, der ist im letzten Moment, hat den irgendeine Truppe SS mitgenommen. Und er wollte mit, sagen, du bist doch ein deutscher Junge, du kannst. Er stand am Markt. Er wollte seiner Mutter, die in der Fabrik arbeitete, ein Paket bringen. Und dann sagten die, komm mit, Junge. Und dann ging der mit und kam nicht wieder. Wie man dann 1 Jahr oder 2 Jahre später erfuhr, ist er im Rathaus in Neukölln ums Leben gekommen. Es war ein merkwürdiges Durcheinander der Gefühle. So, dann hörte man die Artillerie, dann fing die Schlacht an der Oder an. Und dann dauerte es noch genau eine Woche und die Russen waren da. Und ein ungeheurer Eindruck, ich erinnere mich, die Straßen waren voll mit Truppen, die stadteinwärts strömten. Alles durcheinander, Lastwagen, Pferdegespanne, Soldaten zu Fuß, wurde gesungen, Leute waren betrunken, Leute, also alles ging in die Stadt. Und was mir geblieben ist, ist die Erinnerung an diese so vielen fremden Gesichter. Die Gesichter der Welt, die hatten Asiaten, Mongolen, Russen, den blonden Typ, den schwarzen Typ, Kaukasier, wie viele Gesichter. Und was ich auch erinnere an diese ersten Tage ist, es waren ganz junge Leute und es waren ältere Leute. Also die mittleren Jahrgänge hatten den Krieg nicht überlebt. Die fehlten eigentlich. Also das, was im Kino immer, wodurch schon eine Unwahrheit entsteht, was im Kino die Soldaten spielen, was so 30 ist und gut trainiert, wo man sagt, na, ist doch, der Mann ist doch, das ist die natürlichste Sache der Welt, dass ein Soldat so aussieht, ja. Und verschwiegen wird, dass die Kriege von Kindern geführt werden. Heute extrem. Heute hat man sogar den Begriff Kindersoldat. Aber auch am Ende des letzten großen Krieges in Europa waren die Soldaten 17, 18. Und so sahen sie auch aus. Und waren von mir, der ich 14 war, nicht weit ab. Man freundete sich auf so einer Kameradebene relativ schnell an. Es war auch keine städtische junge Leute, das waren Bauern, Bauernsoldaten. Es wurde geplündert, natürlich. Das war in der Nebenstraße und an das Unglück in der Nebenstraße hatte man sich gewöhnt. Ich weiß nicht warum, aus welchem Gefühl heraus, aber nach 3 Tagen ahnte ich, dies ist nicht das Ende von etwas, dieses ist der Anfang von etwas. Und das ist mir geblieben, die andere Seite der Münze, ja. Es gibt Leute, die zu Hause bleiben. Solche Leute waren meine Eltern und von daher wollten sie da weiterleben, wo sie gelebt hatten. Zweitens hatten wir ein reiner Zufall. Keine Verwandten in dem späteren westlichen Berlin. Also wir hatten nicht den berühmten Familienbesuch hin und zurück, der plötzlich nicht mehr möglich war. Wir kannten dort niemand. Dann war mein Vater nach 4 Jahren, 49, aus der Gefangenschaft zurückgekommen und ging in eine Fabrik, wo er den Rest seines Lebens gearbeitet hat und war wieder Reparaturschlosser und gehörte zu der Generation, die, glaube ich, das Gefühl hatte, es ist etwas wieder gut zu machen. Wir leben noch und wir arbeiten noch und irgendwas muss sich ändern. Er kam aus der Kleinstadt. Sein Leben lang sprach er immer mal davon, dass das eine Zweiklassengesellschaft war. Das waren die Hausbesitzer und die Ladenbesitzer. Das waren getrennte Bürgersteige. Das waren auch getrennte Liebesgeschichten. Wenn er sein Leben auf die Summe brachte, sagte das, was hier sich Sozialismus nennt, macht einen Sinn. Latein in seiner Dimension als Errungenschaft der europäischen Kultur ist mir nicht in den Sinn gekommen. Das hat mir auch niemand gesagt. Und dann habe ich mich sozusagen noch ein Jahr durchgeschummelt ohne Latein. Latein war in mir nicht zu finden. Da gab es kein Latein. Und dann ging ich ab und ging auf die Mittelschule. Die Mittelschule war schön, weil wir hatten parallele Mädchenklassen. So 15, 16 gab es in unserer Oberschule, war eine reine Jungsschule. Hier war mit all den frühen Affären und den frühen Enttäuschungen, gab es die parallelen Mädchen. Dann bin ich von dort direkt zur Zeitung. In Berlin gab es ja jede Besatzungsmacht. Die Franzosen hatten den Kurier, die Engländer den Telegraph, die Amerikaner den Tagesspiegel, die Russen die Berliner Zeitung, die es heute noch gibt, die SPD den Vorwärts, die SED das neue Deutschland. Dann hatte ich angefangen, einen Kriminalroman zu schreiben. Der spielte in London und auf Seite 40 hatte ich 6 Tote, 2 abgebrannte Häuser und keine Handlung. 15 war ich dann. Und an Handlung hatte ich überhaupt nicht gedacht. Ich dachte, die Handlung ist ja klar, ich schreibe immer weiter. Da muss ja eine Handlung entstehen. Wie denn sonst? So ist es ja in Büchern, ja. Wenn man immer weiterliest, findet man die Handlung. Wenn man immer weiter schreibt, findet man die Handlung auch, ist ja klar. Dann habe ich geschrieben meine Erinnerung ans Kriegsende in Berlin. Und damals tauchte ein Typ amerikanische Kurzprosa auf, so von sowas, so das Zeug, was heute im New Yorker steht. So wunderbare, witzige, doppelbödige, ironische kleine Geschichten, die immer eine Art von Pointe hatten. Habe auch die Tonarten kopiert, nachgemacht. Und dann wurde eine Geschichte gedruckt. Und eine schlichte, relativ schlichte, aber etwas komische Geschichte spielte auf dem schwarzen Markt oder so. Und ich weiß noch, wie ich diese Zeitung vom Kiosk holte und die roch nach Druckerschwärze. Und die Redaktion hatte einen kleinen Vorspann geschrieben. Und hatte, da stand, diesen Text schickte uns der erst 15-jährige Wolfgang Kohlhase. Und ich weiß, wie ich das las und dachte, das wäre ja nicht nötig gewesen. Und als ich den Film Sommer vom Balkon geschrieben hatte und der lief im Kino, stand in einer Filmkritik, das Drehbuch zu diesem Film schrieb der 76 oder 78-jährige Wolfgang Kohlhase. Und ich dachte wieder, das wäre ja nicht nötig gewesen. Ja, so schließt sich das. Und dann habe ich mich erkundigt, wie das heißt, wenn man bei der Zeitung arbeiten will, hörte, das heißt Journalist. Dann sagte ein Mitschüler, er hätte einen Onkel, der wäre Journalist. Der wäre allerdings vor dem Krieg nach Mexiko ausgewandert. Aber in meinem Kopf verband sich Journalist mit Mexiko. Sagte, das in der Richtung muss man versuchen. Und dann habe ich an alle Berliner Redaktionen ein Bewerbungsschreiben, ein Freund von mir, ein Schulfreund, die Eltern hatten eine Schreibmaschine, die schrieb nur kursiv, aber das schrieb jedenfalls. Und habe ich immer, es war schon liebe Redaktion oder sehr geehrte Damen und Herren, es war schon immer mein, hatte ich mich erkundigt, volontär, dass das so heißt. Und als ich alle diese Briefe weg hatte, begegne ich zum ersten Mal gedruckt, nicht von mir geschrieben, sondern gedruckt, dem Wort volontär. Und ein Schauer ergriff mich, denn ich hatte überall Volonteur geschrieben mit Ö, weil ich dachte, der Friseur kommt aus dem Französischen, Volonteur, wo soll das sonst herkommen? Hatte überall Volonteur geschrieben. Aber das haben die mit einer gewissen Logik für einen Schreibfehler gehalten, nicht für einen Bildungsmangel. Und dann wurde ich eingeladen und konnte und wurde dann tatsächlich Volontär mit Ä bei einer Jugendzeitschrift, die hieß Der Start. Und dann, ich war auch nie im Theater gewesen, ich ging ins Kino, aber dann ging ich mit ins Theater, weiß ich, und lernte wieder andere junge Leute kennen, meines Alters oder ein bisschen älter, die beim Theater waren. Und in der Pause standen wir immer rum und die waren ungeheuer schlau und sagten, so kann man den zweiten Akt nicht spielen, das geht nicht. Und wenn sie die Rolle nicht besetzen können, dann sollen sie das Stück nicht spielen, ist doch klar. Solche Sachen sagten die. Und ich stand so immer ein bisschen am Rand und dachte, hoffentlich fragt dich keiner was. Weil mir hatte immer alles gefallen. Man war wie ein Schwamm. Ich habe nie im Leben mehr gelesen als damals. Und habe eigentlich damals gelesen, die klassischen Franzosen, die klassischen Russen, die Deutschen, soweit sie aus der Immigration zurückkamen. Und im selben Moment, als ich zum ersten Mal wusste, was war denn überhaupt Immigration, was wusste ich, die hatte auch eine eigene Literatur. Streng genommen ist die deutsche Sprache ausgewandert damals und jetzt kommt sie zurück. Nachdem ein halbes Jahr Volontär mit Eva, habe ich angefangen, Filmkritiken zu schreiben. Unter dem Motto, mir hat es gefallen oder nicht. Die deutlichste Erinnerung an mein Lebensgefühl von damals ist, man kann alles machen. Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und sich das erklären lässt, kann man machen. Könnten Sie den Hamburger Hafen kommandieren. Ja, wenn Sie mir sagen, was ich da machen muss, kann ich machen, ja. Es fehlte ja eine ganze Generation. Die war entweder leibhaftig nicht mehr da oder sie waren im Kopf kaputt und beschädigt. Und in den wirklichen Trümmern wohnten ja auch geistige Trümmer. Im Herbst 1950 war das. Dachte ich, werde jetzt von der Zeitung weggehen und werde zur DEFA gehen und versuchen, Filme zu machen. Und da wurde ich Assistent, rutschte in meinen monatlichen Bezügen ein sehr beträchtliches Stück runter, kriegte nun da irgendeine Assistentengage und sagte aber, macht nichts. Die DEFA machte damals nur 6-7 Filme im Jahr und wir lasen die Drehbücher und es war alles mit einer gewissen Hemmungslosigkeit verbunden. Nämlich, wir machen es einfach mal. Und dann gab es einen Kinderfilm, der nicht recht vorankam als Buch. Also immer wieder diskutiert worden war und zurückgestellt. Und da hatte ich einfach die Chance, mit einzusteigen. Der hatte einen richtigen Autor und dieser Autor hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass er irgendwelche Hilfe brauchte, wurde aber sozusagen genötigt, doch zur Verstärkung jemand mit dazu. Also wir haben uns dann einigermaßen vertragen und ich fuhr durch die ganze Stadt, kam dort an und dann war der morgens schon gedankenvoll durch seinen Garten gelaufen, 2 Stunden und hatte einen Anfang entworfen und verworfen und entworfen und ich sagte so, also wir hatten aufgehört, komm doch nach Hause, sagte Inge, jetzt schreiben wir einfach weiter. Die DEFA hat sich vom ersten Tag an als eine Anti-UFA verstanden. Und die Art von Filmen, die UFA gemacht hat, und zwar in jeder Gattung, in jedem Genre, war so untrennbar verknüpft mit der Verblödung der Leute in der Nazi-Zeit. Also in dem Sinne hat sich die DEFA verstanden als eine politisch anders situierte Filmgesellschaft, die mit dem Nachkrieg, mit dem Wiederaufbau und mit einem anderen Geschichtsbild verbündet war. Nur sie hatte ja damit noch nicht eine Ästhetik und sie hatte damit ja noch keine anderen Leute. Dass bei uns die Konflikte sozusagen immer auch die Farbe des Politischen hatten, das hatte mit der anderen Grundverfassung der Gesellschaft zu tun. Aber du bist auch heute umzingelt von Leuten, die dir sagen wollen, wie das alles sein muss und die dir erklären, was die Leute sehen wollen, was sie nicht sehen wollen, was geht und was nicht geht. Diese Diskussionen hatten eine andere Farbe im Osten, aber im Prinzip haben sie bei allen großen politischen Unterschieden auch eine Ähnlichkeit gehabt. Das heißt, auf ein gewisses Maß an Differenz, auf Schwierigkeit, auf Nichtverständnis konnte man vorbereitet sein und man musste überlegen, wie man sich durchsetzt, auf welche Weise. Man war auch nicht einsam, es waren ja mehrere. Natürlich hat die Politik mit diesem törichten Verbot von 10 Filmen in einem Jahr, 1965, diese Gemeinsamkeit der Filmleute, haben sie beschädigt. Danach war es anders, als es vorher war. Aber es war nicht völlig anders. Und von mir zu sprechen, ich habe einige meiner mir persönlich wichtigsten Filme danach gemacht. Ich habe nie gedacht, dass man jetzt wieder im engeren Sinne auf die DDR bezogen, dass es bequem sein sollte, unbequeme Filme zu machen. Wie soll das gehen? Berlin im Film ist sein Thema. Der Drehbuchautor und Regisseur Wolfgang Kohlhaase für die WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten, aufgezeichnet von Anne Siegel. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.